ImproNews Podcast, der Podcast von impronews.de. Okay, ich sitze hier mit Jim Libby. Hallo. Und wir sind gerade nach der Show von der Impromania. Wie war es für dich bisher? Super viel Spaß. Wirklich vor. Was war's? Vor 2 Jahren haben die angefangen mit der Impro Cup. Und der Theatersport Berlin hat Jacob und ich als Rocket Sugar Factory eingeladen. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und dann letztes Jahr auch. Und heuer ist ein ganz neuer Format. Und andere Gruppen. Und bis jetzt alle die Shows sind sehr cool gegangen. Und ja, it's always fun with these guys. Always. Schön. Sah man euch auch an auf der Bühne, dass ihr heute viel Spaß hattet. Ja. Ja. Morgen stellt ihr euer Format vor. Was genau. Ist das genau? Ah, so morgen am Abend, wir spielen The Great Race Pursuit Chase, the world's first Impro Board Game. Und Jacob und ich, wir waren in Amsterdam für viele Jahre. Für viele Jahre. Und wir haben diese Idee, wir haben ein Brettspiel erfunden. Und ich kann erinnern, in die erste Hefte, ich habe eine Sitcom entwickelt für die Leute in Amsterdam. Und in der ersten Hefte haben wir diese Sitcom gespielt. Währenddessen, der Jacob war oben mit einer Klebstoffpistole und hat an dem Brettspiel gearbeitet. Und dann in die Pause noch dran gearbeitet. Und kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, die Veranstalterin kommt zu uns und sie sagte, oh, ich habe vergessen zu fragen, wie lang ist eure Show? Und wir haben gesagt, wir wissen noch nicht, wir haben es noch nicht gespielt. Und sie sagte, oh. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben es jetzt mittlerweile in viele Plätzen in Europa gespielt und in Kanada. Und es macht sehr viel Spaß. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ihr habt in Wien vor nicht langer Zeit einen Film gedreht, einen komplett improvisierten Film. Ja. Und da würden wir gerne mehr zu wissen. Okay. Well, das war ein Projekt von The English Lovers. Der Jacob ist auch ein English Lover, wie ich. Und ich habe einen Filmproduzenten, Nicholas Neuhold, kennengelernt. Und wir haben dann viel miteinander geredet, wie wir das tun können. Und wir haben dann tatsächlich ins Zeug gelegt. Wir haben es finanziert zum Hauptteil von unseren Fans. Wir haben ein bisschen Geld, eine Forderung bekommen von Niederösterreich. Und das war sehr cool. Nach lange, lange Suchen. Es war unglaublich eigentlich. Überall ist gestanden, die suchen was Neues und was Innovatives. Und wir haben gesagt, okay, wir haben eine Theatergruppe, die erzählen Geschichten, kreieren Theater in dem Moment für 15 Jahre. 15 Jahre Erfahrung haben die und die wollen diese Idee übersetzen in dem Medium von Film. Und durch die Reihe der Forderungsstellen haben gesagt, interessant, aber niemand hat das bis jetzt gemacht, also wir können ihnen kein Geld geben. Und dann müssen wir in unserer Wörterbuch nachschauen, was Innovatives tatsächlich heißt. Aber dann, Wunder auf Wunder, Niederösterreich hat uns ein bisschen Geld gegeben und unsere Fans war eine unfassbare Unterstützung. Ich bin noch heute angetan. Wir haben dann 12 Tage lang gedreht. 9 Tage davon in ein Schloss, ein abgelegenes Schloss außerhalb von Wien und 3 Tage am Anfang in 4 verschiedene Orte in und innerhalb, um Wien. Und wir haben, als wir angefangen haben, wussten wir, wo ungefähr wir drehen würden und dass es höchstwahrscheinlich 7 Hauptdarsteller sein werden, weil da gibt es 7 English Lovers. Und wir wollten alle gute Rollen haben, weil wer weiß, ob wir so viel Geld zusammenkriegen würden, um einen Film wieder zu machen. Und wir haben dann angefangen. Und es war am Abend von Tag 11 von den 12 Tagen, dass wir endlich gewusst haben, was die Geschichte war. Das heißt, es waren immer alle Spieler am Set und haben gesehen, was gedreht wurde? Oder? Nicht ganz. Also wir angefangen haben, die ersten zwei Tage, wir haben nur drei Schauspieler gehabt. Ich weiß es nicht, ob wir alle tatsächlich, der war ein paar Tage, wo wir alle tatsächlich zusammen waren. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben angefangen zu drehen und nach jeder Szene habe ich auf 3x5-Cards geschrieben, was passiert ist in der Szene. Und dann am Abend haben wir unsere sogenannten Story-Meeting gehabt. Es war spät in der Nacht, nach dem ganzen Drehtag. Wir haben getrunken, geraucht und gelacht. Und ich habe drei große Pinnwände gehabt. Und wir haben dann diese Kärtchen auf der Pinnwand gegeben und dann haben gesagt, okay, so jetzt wissen wir das über diese Figur und diese Szene geht mit dieser Sequenz. Diese Ding von gestern könnte vielleicht in dieser Sequenz sein. Diese andere Ding wissen wir immer noch nicht. Also vielleicht morgen können wir diese und diese Figur zusammenbringen oder heute haben wir eine andere Partei in das Schloss gefunden. Wir werden sicher dort drehen. Vielleicht schauen wir dahin, weil das Licht am Vormittag ist gut. So gehen wir dorthin. Und so dadurch war es auf jeder Ebene improvisiert. Manchmal wüssten wir, wer in der Szene sein würde, aber nicht wo. Ja. Manchmal wissen wir, wo wir drehen würden, aber nicht, was wir drehen würden. Und manchmal wissen wir, was passieren soll, aber nicht wer. Und so ist es die ganze Zeit gegangen. Ja, sehr spannend. Total. Der Film heißt Another One Opens. Another One Opens. Another One Opens. It's angelehnt auf diesen Spruch, wenn eine Tür schließt, öffnet sich ein anderer. Another One Opens. And the Titel ist auch so die Geschichte, ist die Geschichte von fünf Freunden, die nach 20 Jahren sich wieder treffen. Und die sind alle so in Midlife-Crisis, mehr oder weniger. In fact, we were calling it with the Untertitel a Coming-of-Middle-Age-Film. and also because Doors sind eine sehr wichtige Rolle entwickelt. Als wir zum Schloss gekommen sind, der Graf, die uns da reingelassen hat, er war total cool drauf und er sagte, geh durch jede Tür, geh in jedes Zimmer, benutze alles, was ihr wollt, es ist alles gut. Und das ist ein zentrales Thema und Hauptmittel in dem Film geworden. Und so der Titel ist ein bisschen metaphorisch und auch ein bisschen konkret. Ja, die spannende Frage für unsere Impro-News-Leser natürlich, wo und wann kann man den Film denn sehen? Well. Wir haben einen speziellen Deal mit der Österreichischen Filmkommission, dass wir es zeigen dürfen in Wien. Da gibt es zwei Vorstellungen noch, diese kommenden Sonntag und nächsten Sonntag. Und dann, wir schicken es zu verschiedenen Festivals und wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Vertreibern. Auf alle Fälle wird in 2014 eine DVD. Und es wird höchstwahrscheinlich ein Doppel-DVD sein. Eine DVD mit dem Film und eine andere DVD mit der B-Rolle. So eine Art Making-of mit vielen Interviews. Und we took lots of film as we were doing it, um den Prozess zu zeigen. Und ich hoffe, eine coole Package wird zusammenkommen. Und dann the sky's the limit. Ich hoffe dann nicht, habe immer DVDs mit mir und alle sehen können. Ja, ich hoffe auch, dass wir das hier in Berlin oder auf einem Festival einfach zeigen können, weil ich glaube, das interessiert ganz viele. Also ich bin da wahnsinnig gespannt drauf. Well, then go to your Kinos. Go to those people and say, we want to see the movie. We want to see it. Ja, können wir vielleicht mal einen Aufruf starten. Vielleicht ergibt sich ja was, dass der ein oder andere da irgendwie Connections hat. Wir werden uns freuen. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Und noch zwei weitere tolle Tage hier beim Impromania Festival. Danke. Und ich will, bevor du gehst, ich will sagen, ich liebe, was es ist, das ihr tut. Es ist so wichtig für die Community. Das Impro.de und Impro News, the work that you guys are doing is great. Ich will euch nur ermutigen, es weiterzumachen und das unterstützen, because gemeinsam sind wir stark. Danke. Keep doing what you're doing. Vielen, vielen Dank. Bitte. Ich werde das weiterleiten an alle aktiven Schreiber. Ich glaube, das cool. Ja. Cool. Toll, danke schön. Bitte. Okay. Hey.